Hallo und herzlich willkommen bei Nörn in der Din des Goldianischen Pod. Ich lache nicht, ich habe einen Schluck auf. Das ist das Schlimme. Entweder schaffe ich es gleich oder ich brauche 1000 Anläufe. Dann nimm doch einfach irgendwas, was du schon hast. Nein, nochmal. Heutzutage die Technik. Habe ich dich jetzt etwa unterbrochen? Tut mir aber leid. Aber jetzt tief durchatmen. Jetzt wird's was. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin heute wieder bei Andrea in Münster und ja, hallo Andrea. Hallo Max, hallo liebe Hörer. Wir machen heute nichts Besonderes, wir reden nur über Comics. Ja, genau. Wie bist du zum Comiclesen gekommen, Andrea? Ich bin zum Comiclesen gekommen dadurch, dass ein Held meiner Jugend die Leinwand betrat. Lange, lange ist's her, Leute. Ich bin schon sehr, sehr, sehr, sehr alt. Und es war zu einer Zeit, als halt Batman das erste Mal die Kinoleinwand besuchte, gespielt von Michael Keaton. Alle sagen, er war schlecht, ich sage, er war niedlich. Also, ich finde, Michael Keaton war ein sehr guter Batman im Film von 89, wo das ja gar nicht der erste Batman-Kinofilm war. Es gab ja zuvor noch Batman hält die Welt in Atem mit dem großartigen Adam West. Ja, gut, ich muss gestehen, das war mir jetzt ein bisschen zu bunt. Aber nett. Aber witzig. aber witzig, genau, aber witzig. Gut gemacht, aber witzig. So. Und 89 war ja dann eigentlich so die Zeit, wo die Leute ein bisschen so anfangen, den Charakter Batman ein bisschen ernster zu nehmen, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung so allgemein. Und bei mir war das dann halt tatsächlich so, ich habe den Film gesehen, ich war sehr begeistert von diesem Helden, weil ich einen anderen gewissen Helden nicht genau leiden mag. Max wird vielleicht näher darauf eingehen. Ich nicht. Sie redet über Superman. Über den Doofmannsgehilfen. Zu doof für den Gehilfen. Gut. Von daher war ich natürlich daran interessiert, mehr über Batman zu erfahren. Und das war dann auch der Grund für mich, mich auch für Comics zu interessieren. Peu à peu ist meine Sammlung angewachsen. Alte Comics, nicht mehr neue Comics. Antiquitäten sind dabei. Comics, die nicht witzig sind, Comics, die witzig sind, also ganz, ganz viel. Mhm. Nicht unbedingt zur Recherche geeignet, vielmehr zur Kurzweil. Manches mit dem Doofmannsgehilfen. Oh oh. Ich mag ihn ja so leiden. Also, du bist eher ein reiner Batman-Fan. Ich sag mal eher, dass das Batman-Universum ist dasjenige, welche, was er meins ist. Allerdings, die Neuzeit hat mich ziemlich geschockt. Also ich muss gestehen, so richtig Fan bin ich nicht mehr seit ein gewisser, wir nennen ihn mal Nolan, eine gewisse Trilogie verfilmt hat, die für mich sehr, sehr, sehr traurig war. Die war aus diesem Grunde sehr traurig, weil ich jeden Comic, den er für seine Filme benutzt hat, in meinem Besitz habe und ich gesehen habe, wie er sie verwurstet hat. Im wahrsten Sinne des Wortes verwurstet. Schön war es nicht. Ja, also ich fand auch, dass die Dark Knight-Trilogie mit jedem neuen Teil irgendwie schlechter wurde. Den ersten Batman Begins finde ich noch gut. Ja, bei The Dark Knight haut das mehr so der Joker nochmal raus und Dark Knight Rises ging dann gar nicht mehr für mich. Ja, das ist wahr. Es ging überhaupt nicht mehr. Ne? Erster Teil ist okay, kann man sich angucken. Als Fan ist man dann noch einigermaßen besänftigt. Der zweite Teil, das war dann tatsächlich halt der Joker-Hype. Ne? Heath Ledger ist ja halt tot, was ja auch den Film gepusht hat, muss man so sagen. Schlechte Werbung ist gute Werbung, so ungefähr. Und der dritte Teil, der war einfach zu viel. Wie gesagt, ich habe jeden Comic, den Nolan da verwendet hat, und es war schlichtweg zu viel. Ja, finde ich auch. Es ist nun mal so, DC kriegt den Unterhaltungswert nicht hin. Und endgültig ist das Interesse gestorben mit der New 52. Ich sag mal so, ich habe ja noch meine guten alten Geschichten. Ja, genau. Ja, also von daher immer mal zurückkommen kann. So ist es. Also ich wollte ja auch beinahe einmal aussteigen bei der New 52. Ich stand ja wirklich so kurz davor, aber dann habe ich es mir doch nochmal überlegt, habe mir gedacht, ja, DC hätte es eh nicht durch. In ein paar Monaten ist der Charakter wieder da und dann kann ich wieder meine Lieblingsgeschichten lesen. Ja. Und so ist es dann tatsächlich wieder gekommen und sieht nicht so aus, als würde es allzu bald aufhören. Obwohl ich teilweise auch wirklich leide. Ist das ein Wunder, Emma? Ist das ein Wunder bei dem, ja, Kuddelmuddel? Ja, man muss sich so seine Cherries rauspicken, ja. Bei dem, was DC anbietet. Ist nur schade, wenn es da überhaupt keine Cherries zum Rauspicken gibt, ne? Von daher, ich sag ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr, ich habe bestimmt noch einige Sehrs vergessen, alt und schon sehr, sehr, sehr, nochmal ein paar Sehrs, lange Fan, aber im Moment oder seit halt ein paar Jahren bin ich nicht mehr so ganz einverstanden mit dem, was DC macht, vor allen Dingen, es wird immer härter, es wird immer brutaler und Lichtblicke, die auf eine gute Zukunft hoffen lassen, gibt es einfach nicht. Das erinnert mich jetzt auch an Man of Steel. Wo am Ende Superman, der strahlende Held schlechthin, tatsächlich General Zod, eiskalt. Ja, okay, nicht eiskalt, er heult nachher ziemlich rum, aber auf jeden Fall das Genick bricht. Wo auch die Leute sich so gedacht haben, what the fuck ist jetzt da los? Auf der einen Sicht, ja, der Regisseur hat sich dabei wohl was gedacht, wird auch im zweiten Teil wieder aufgegriffen werden, aber Superman hat halt nicht diese optimistische Ausstrahlung, die er einmal hatte bei den ersten Superman-Filmen und so. Das, was die Leute eigentlich an dem Charakter am meisten mochten. Ja, das ist diese Veränderung, die DC mit den Charakteren macht, ja. Mit der ich auch nicht einverstanden bin. Ich sag ja immer nur negativ, negativ, negativ und das soll sich nicht auswirken. Wie meinst du das auswirken? Ja, es soll sich nicht auswirken dahingehend. Ich sag mal, jetzt angedacht, Bruce Wayne ist seit XY-Zeiten, ich sag mal, der ist Batman geworden, weil er eine tragische Geschichte hat und das nicht zu verwinden weiß. Ich schätze mal, mit dem richtigen Psychologen und vielleicht ein bisschen Hypnose wird es ja vielleicht funktionieren, aber er ist, was er ist. Damals gab es immer halt noch so ein paar Lichtblicke. Gut, Liebe war irgendwie nie so richtig das Thema, aber ein bisschen was hat sie sich immer eingeschlichen. Doch in der letzten Zeit, plötzlich bekommt er einen Sohn, muss feststellen, er weiß gar nichts von diesem Sohn, was ich dann so alles erfahren habe über diesen Sohn, war schon sehr interessant. Und dann wird dieser Sohn einfach dann irgendwann mal umgebracht, wo doch Vater und Sohn gerade zusammengekommen sind, sich einander gefunden haben, ein Level sind, zupp, tot und wieder mal Bruce Wayne fällt in ein tiefes Loch. Wie wirkt sich das eigentlich auf die Comics aus? Gute Frage. Naja, man muss dazu sagen, vielleicht, es war gar nicht mal unbedingt so die Intention dahinter, dass Bruce Wayne jetzt in tiefes Loch fällt und wieder über den Tod von Jason Todd immer weiter die Kontrolle über sich verliert. Aber DC hat es halt doch gemacht, gegen die Intentionen des Autoren. Da gab es hunderte von Tie-Ins, Dutzende von Tie-Ins, wo Bruce Wayne wirklich um Damian getrauert hat. Ja, obwohl er in der eigentlichen Heftserie, wo er der Tod passiert ist, eigentlich schon darüber wieder hinweg war, weil er halt Rache genommen hatte und ja, eigentlich so mal weitermachen konnte als Batman. Ich glaube, das war auch am Ende so ein bisschen das Fazit von dem Autor Grant Morrison, dass halt Batman immer am Ende irgendwie in dieses tiefe Loch fällt und dann wieder da rauskommt. Und ja, Superman ist der Held, der wirklich in der Sonne ist und der strahlende Held ist und Batman kommt da nie so wirklich dran heran. Das muss der ja auch gar nicht. Wo sind denn dann sonst die Gegensätze? Ja, eben. Nur ist das halt, wenn seine Existenz alleine aus Verlust und Drama besteht. Ich glaube, jeder andere hätte dann schon gesagt, ach ja, ich schwing mich mal vom Dach, aber ohne Enterhaken. Das ist Batman, er macht immer weiter. Ja, er macht immer weiter, nur wie? wie? Ich sag mal, es geht immer mehr Menschlichkeit verloren. Das ist das, was ich meine. Es geht immer mehr Menschlichkeit verloren. Auch halt, es gab mal eine Zeit, lang, lang ist es her, da war Batman auch der Held der kleinen Leute. Ja. Ne? Hat dann auch mal sich mal schön auf eine Straßengang gestürzt, die da eine Krankenschwester überfallen wollte. Und die Leute dann mal zart verprügelt. Und diese Zeiten wähne ich irgendwie vorbei. Er klemmt sich jetzt nur noch hinter die großen Joker oder Darkseid oder wie sie auch alle heißen mögen. Wie gesagt, aktuell auf dem Stand bin ich nicht, was Gegner angeht. Und es fehlt mir, was das angeht, wie gesagt, der Held, der auch für die anderen da ist. Der Held, der von dem kleinen Taxifahrer bejubelt wird, weil der Taxifahrer von Batman gerettet wurde. Oder eben halt die kleine Hausfrau, die noch spätabends oder frühmorgens Milch holen geht oder sonst irgendwas. Und das ist das, was es gar nicht mehr gibt irgendwie. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Es geht jetzt nur noch darum, möglichst brutal zu sein. Möglichst viel Blut, je schlimmer, je besser, so ungefähr. Ja. Und irgendwie kann ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass Batman ein Held ist, zu dem auch Kinder aufsehen könnten. Ich sage, meine Kinder, ich habe zwei Kinder, mein Großer ist 12, meine Kleine ist 9, denen würde ich das nicht erlauben, die 9 Comics zu lesen, beim besten Willen nicht. Ne? Gesicht abschneiden und all so lecker Sachen. Ja. Das muss ich meinen beiden nicht zumuten. Ja, stimmt. Ja? Der Joker wird ja auch immer krasser. Ja, das ist es. Also oder hat er sich noch damit begnügt, mal eine Person das Leben zu bedrohen, das Leben zu nehmen, mittlerweile Gasattacken und ganz Gotham geht unter. Und Batman ist auch noch nicht mal in der Lage, ihn dann wirklich so richtig Einhalt zu gebieten, was auch die ganze Glaubwürdigkeit dieses Charakters zerstört, ja. Finde ich. Ja, dieses Extreme. Es wird immer extremer und obgleich ihm eine Familie im Rücken steht, so sollte man es eigentlich meinen, steht ihm da eine Familie im Rücken. Ich sage, er hat Söhne, ob des Blutes oder nicht, ist unerheblich, kommt er gegen diese ganze Brutalität nicht an. Und das ist irgendwie, ja, ich sag mal, das macht kaputt. Es macht sowohl den Charakter kaputt als auch den Fan, also mich. Für mich ist das einfach untragbar, sag ich mal. Das ist ja das kleine Zwischenmenschliche, das fehlt. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Oder in Batman TRS hatte man auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, Batman zu sehen, diesen karikativen Aspekt des Charakters, dass er sich wirklich um die Bewohner von Gotham kümmert und auch die Stadt zum Positiven hin verändert, wovon man irgendwie gar nichts mehr merkt in den Comics. Ja, es geht jetzt nur noch darum, das Unheil einigermaßen einzudämmen. Ja. Nicht mal zu bekämpfen oder zu beseitigen, sondern wirklich nur einzudämmen. Und er scheitert. Mehr oder minder scheitert er. Ne? Also man sagt ja, in einem Comic habe ich es gelesen, ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, welchen. Ich meine, das war mit Phantom Stranger, dass gesagt wurde, Gotham wurde von Dämonen erbaut. Ich kann es jetzt leider, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, ist schon ewig lange her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Na? Und von daher wird das Böse wohl immer Einzug halten. Mal gucken, irgendwann wird Batman wohl sterben. Ja, das ist das, worauf es eigentlich hinausläuft. Dann sehe ich aber schwarz zu machen. und nicht gerade erfreut. Ich sag mal, Batman war immer eine feste Größe im DC. Es war auch eine der verkaufsstabilsten Größen in DC. Ab und an hat Superman geschwächelt. Batman dagegen war, wie soll man sagen, immer sehr solide. Und wenn die jetzt wirklich mehr oder minder darauf hinarbeiten, erst den Charakter zu zerstören, dann so sieht's für mich aus. So nach dem Motto, machen wir erstmal den Charakter kaputt, dann geht die Fangemeinde flöten und dann haben wir allen Grund dazu, die Serie einzustellen. Naja, das ist es ja gerade, dass die Verkaufszahlen noch nicht eingebrochen sind und es wahrscheinlich auch nicht allzu bald werden. Die Leute lesen es ja trotzdem. Die wirklich eingefleischten Fans. Die beschweren sich vielleicht am Ende, aber die lesen trotzdem nun genau. Ja, das ist auch, was fehlt. Also früher war die Fanarbeit ganz anders. Ja. Ne? Das ist auch irgendwie... Trotz Internet ist das irgendwie nicht enger geworden. Nee, eher so nach dem Motto, erzähl du mal, mich interessiert das nicht, ich schreibe und zeichne, was ich will und... Ja, und wenn Damien sterben soll, dann wird er eben sterben. Egal. Ja. Ne? Egal, sagt Karl. Gut, wir haben hier einige interessante Comics-Szenen, die wir untereinander austauschen wollten. Möchtest du den Anfang machen oder soll ich? Mir ist das eigentlich so ziemlich egal, aber ich sehe da, das ist jetzt nicht der Superman, den ich schon mit hatte, oder? Nein, ne? Nein, das ist ein anderer Superman. Er will mir den Doof-Almans-Gehilfen aufbürden. Ja! der Superman geschrieben von Alan Moore. Alan Moore sagt dir was, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte ihn selber persönlich noch nicht zum Tee, aber gut. Den Namen hast du schon mal gehört. Ja, genau. Ja, also hier sind drei Superman-Geschichten von Alan Moore drin. Er musste schlucken, Leute, er musste schlucken. Wieso? Das weiß ich nicht. Superman schluck. Er wollte Doofmanns Gehilfe sagen. Doch, er wollte es sagen, ich schwör's. Der Band heißt, das sollte ich vielleicht dazu sagen, Superman, was wurde aus dem Mann von morgen? Das, ach, das war der Mann von morgen? Ja, das ist einer seiner Titel. Das wusste ich ja gar nicht. Mann aus Stahl kenne ich, Doofmannsgehilfe kenne ich. Habe ich schon gesagt, dass ich Doofmannsgehilfe kenne? Die erste Geschichte, also die titelgebende Geschichte, ist quasi The Killing Joke mit Superman, so will ich das beschreiben. Weil es ist so eine Art definitives Ende zu der Superman-Geschichte. Lex Luthor wird nochmal verheizt. Metallo. Wenn schon, Pizarro, dann wenn schon, ja. Die ganzen Schurken kommen vor und ja, es endet quasi damit, dass Superman wirklich sein Superhelden-Dasein aufgibt. Wie genau das passiert, werde ich jetzt nicht verraten, das musst du einfach mal lesen. Vielleicht gefällt es dir ja, vielleicht nicht. Mal sehen, du siehst sehr skeptisch aus. Ja, Doofmanns Gehilfe, yay! Zweite Geschichte ist auch nicht so schlecht. Da trifft Superman auf das Swarm Thing. Auf was? Ach so. Das Swarm Thing, hast du schon davon mal gehört? Ja, aber sicher. Das Wurmwesen? Aber sicher doch. Auch lange Zeit von Alan Moore geschrieben. Soll DC damals ziemlich revolutioniert haben. Und dann die dritte und letzte Geschichte heißt auf dem Englischen For the Man Who Has Everything. War damals auch in der Justice League Zeichentrickserie adaptiert worden. Auf Deutsch heißt sie einfach Das Geschenk und da trifft Superman auf Mongul und Jason Todd ist dabei als Robin, Wonder Woman und Batman sind auch dabei. Also ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte aus der ganzen Reihe. Man könnte mir ja durchaus vorstellen, dass zumindest die dir gefällt. Okay. So, was hast du hier für mich? Ich habe hier zum Beispiel Nocturnals, das ist allerdings nicht von DC. Sondern Oni. Ich sehe da Oni, ja, Press. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. In meinen Augen ist das Kunst. Ganz einfach. In meinen Augen ist das Kunst. Ich will auch gar nicht großartig zur Geschichte viel erzählen. Ich bin darüber gekommen, weil der Zeichner mir gefällt. Jetzt muss ich gestehen, jetzt habe ich gerade den Namen nicht auswendig. Ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Dan Brereton? Schau mal rein, ich meine vorne. Und zwar hat der Zeichner auch Thrill Killer gemacht. Dan Brereton. Siehste. Die Geschichte hat mir auch sehr gefallen. Leider habe ich nicht mehr alle Teile zusammenbekommen, sonst hätte ich Max damit beglücken können. Jetzt muss er sich leider mit Nocturnals rumschlagen, der arme Sock. Thrill Killer habe ich, glaube ich, irgendwo noch rumfliegen. Mal sehen. Ja, ich habe ja... Gut, dann guck du mal. Guck du mal. Ich habe hier den 10. Batman Superband von EHPA. Den habe ich auch. Ja, hast du? Von EHPA habe ich viel. Also auf jeden Fall ist das die erste Geschichte, wo Batman auf Ra's al Ghul trifft. Oder Ra's al Ghul, ganz neumodisch. Ist ja angeblich die korrekte Aussprechweise. Von Talia, ihr Papa. Ja. So. Ich glaube, dann haben wir uns eigentlich so ziemlich lieb, was die Aussprache angeht. Ich wüsste auch nicht, wie ich den Herrn aussprechen sollte. Von daher. Wenn du ihn selber noch hast irgendwo, dann behalte ich den vielleicht doch nochmal. Doch, ich meine, den müsste ich haben. Also ich habe viel von Ehapa, müsste ich mal gucken. Ich sag doch, ich habe die guten alten, habe ich viel. Ne? Also Leute, ich bin ganz übel in Comics besprechen. Ich sag mir dann immer, Mensch, Leute, guckt rein und freut euch oder freut euch eben nicht, aber guckt rein. Wo wir bei guten alten Comics sind, hier habe ich die Alan Davis Batman Collection für dich. Wunderbar, juhu! Was so besonders daran ist, dass man hier tatsächlich Jason Todd als Robin hat, wo von man sonst eigentlich gar nicht mal so viel liest. Ich muss ja auch sagen, das hatten wir schon im Vorgespräch, Jason Todd als Robin habe ich gar nicht so mitbekommen, ganz ehrlich nicht. Ne? Also ja, ich kenne Dick Grayson als Robin, dann war ein bisschen Päuschen bei mir und dann kam halt Tim Drake als Robin. Von daher Jason Todd, da habe ich halt nur Tod in der Familie. Und ansonsten fürchte ich, bin ich, was das angeht, ja, ziemlich ungeprägt. Schaust dir einfach mal an, ich glaube. Dann kicken wir mal, genau. Ist nämlich ein ganz interessanter. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe jetzt ein ganz, ganz dickes Buch von Max bekommen. Und das werde ich jetzt auf ein anderes Buch legen und damit das Konterfei eines Doofmannsgehilfen abdecken. Juhu! Keiner kann ihn mehr sehen. Ja, meine Sympathie für den Herrn ist arg eingeschränkt. Ich weiß auch nicht, er hat mir persönlich nie was getan, aber das macht gar nichts. Ja, was ich noch sagen wollte, also Jason Todd wird ja in den neueren Batman-Comics immer so als so ein Aggressivling dargestellt. Und dass er halt genau auch diese Qualitäten hatte als Robin, dass er immer so leichtsinnig war. Ich finde, hier ist er eindeutig anders. Erinnert sehr an Dick Grayson eigentlich. Ist eigentlich auch so ein relativ fröhlicher Junge, der Batman immer ganz zuverlässig zur Seite steht. Liest sich wirklich sehr schön. Ja, ich schätze mal, diese Charakterveränderung hat auch stattgefunden, um Jason Todd allmählich der Comics zu berauben, sag ich mal. Ne? Schlussendlich lief es ja dann darauf hinaus, dass er starb. Ne? Es soll ja diese ominöse Abstimmung gegeben haben, ob er denn jetzt bleibt oder ob er denn jetzt geht. Und ich sag mal, man kann einen Charakter auch madig machen und die Leute damit beeinflussen. Ja. Ich sag mal, geht alles. Der Tod von Jason wird hier tatsächlich ziemlich kryptisch schon angedeutet. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht war es wirklich von langer Hand geplant damals bei DC. Da wusste ich jetzt auch nicht. Ja, so ähnlich wie bei Damien. Ja. Ganz ehrlich, ich sag mal, Damien ist auch nur erfunden worden, um umgebracht zu werden. Ja. Und dieses dann nicht, weil irgendjemand Damien nicht leiden konnte, sondern nur, um Bruce Wayne in eine seelische Ungleichgewicht zu bringen, würde ich mal sagen. Hm. Ich sag mal, es fängt ja an. Ein Dominostein fällt, die anderen folgen. Ganz einfach. Einer nach dem anderen. Ja, und den nächsten Autor sollten keine Steine im Weg gelegt werden, dass er wieder frisch anfangen kann und so, meinte Grant Morrison im Interview, aber... Dafür haben wir ja was? Reboot! Ja. Ne? Von daher, irgendwann kommen wir noch dabei, dass, ja, dass komplett alles neu umgeschrieben wird. Mein Gott, nee, ich warte noch auf den Tag, in dem Bruce Wayne selber die Kanone in der Hand hat und seine eigenen Eltern erschießt. Ganz ehrlich. Ne? Also, ja, ganz ehrlich, ne? Darauf warte ich. Ne? Und ja, wer weiß, ich sag mal, ne? Kriminelles Genie oder Verbrechensbekämpfer. Ne? Ne? Von daher... Welle 2 ist es beinahe so gekommen. Oder nein, Quatsch, Erde 3. Da ist ja Thomas Wayne Junior zu Owlman geworden. Yippie! Yippie! Ja, ich habe ihn seine eigenen Eltern zusammen mit Alfred erledigt. Wunderbar. Und Bruce war auch anfangs involviert, hatte dann aber Gewissensbisse, der kleine Junge. Ja, super. Ich weiß ganz genau, ich werde es nicht lesen. Ja. Ganz toll. So, nach so viel depressiven Comics und schweren, ja, wir kommen jetzt einfach mal zu einem Witz. Fritzchen ist in Dreck gefallen. Woo! Hier habe ich noch für dich. Sergio Aragonés zerstört DC. Sergio Aragonés ist dir vielleicht ein Begriff. Das war ein Zeichner, der lange Zeit für Mad gearbeitet hat. Ich kann dir versichern, dass ich Besitzer dieses Comics bin. Ah! Gut. Ja, ich sage, ich habe ganz noch viele Ganzen hier. Ja, viele Comics. Ganz viele Hefte. Ich habe zur damaligen Zeit auch mit Nightwing angefangen, als die rauskam als Solo-Serie. Habe ich angefangen. Ich habe viele One-Shots auch von Nightwing. Also Nightwing ist ja, ne, na ja, das ist ja für mich, der kommt direkt nach Batman. Manchmal noch vor Batman, wenn es die Geschichte macht. Aber das Batman-Universum stirbt allmählich. Ja. Für mich ist es schon lange tot. Naja, gut. Ich fand diesen Comic auf jeden Fall gut. So ist. Ja, gut, dann hätten wir jetzt eigentlich alle Comics hier durchgesprochen, einmal kurz. Ich kann ja mal schauen, ob ich nicht noch irgendwas in meinem magischen Täschchen habe. Das ist so magisch, da kommt immer das rein, was ich reinstecke, und dann kommt raus, was ich reinstecke. Tja, Magie. Ne, von daher. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Was soll ich denn? Ja, ich habe hier, was habe ich hier? Gar nichts mehr. Nicht, was du nicht schon gelesen hast. Ne? Ich meine, ach so, ja, vielleicht ein Roman. Einen der Romane? Ja, möchte da vielleicht nochmal ein Wörtchen zu sagen? Nein, okay. Trauerspiel ist okay. Ja. Ja, gut, okay. Ja. Gut, ne? Also, von daher. Nicht zu viel darüber verlieren. Die Batman-Romane, die du mir gegeben hattest. Ja, komm mal. Beim letzten Austausch. Andrew Wex, den solltest du bitte schön nicht in die gleiche Schublade stecken. Ja, der ist die Ausnahme. Der ja. Andrew Wex, das Geschäft des Bösen. Sehr guter Batman-Roman, also... Leider fehlt da ein bisschen die Menschlichkeit des Bruce Wayne. Er wird ein bisschen dargestellt wie ein Übermensch. Wenn du den gelesen hast, müsstest du das wissen. Na? Ja, also von wegen Empathie will ich ihm nicht absprechen, aber zu viel des Guten ist immer noch zu viel. Von daher, es ist aber auch ein sehr lohnenswerter Roman dahingehend. Er handelt um Kinderpornografie und Kinderprostitution. Und dass es tatsächlich möglich ist, dass ein Held wie Batman dagegen angeht. Ja. Ne? Also nicht nur gegen Joker und die ganzen anderen Konsorten, sondern eben auch gegen Allerweltsthemen. Ja, genau. Ne? Das ist was fehlt, ne? dieses Allerweltsthema. Und ja? Wenn es mal gemacht wird, dann wird es irgendwie total langweilig und das irgendwie verdient oberflächlich gar nicht gemacht. Ja. Na, ich sag, ja. Zeige mir einen Helden und ich schreibe dir eine Tragödie. Das ist halt das, was fehlt, ne? Die kleinen zwischenmenschlichen Dinge. Die Comics früher ausgemacht haben. Selbst mit dem Doofmannsgeben. Ich meine mit Superman. Ne? Also von daher. Ja, machen wir hier mal einen Schluss. Genau. Max ist sprachlos. Ich bin sprachlos. Ja. Bin ich sprachlos. Siehst du? Ich hab bloß nichts mehr zu sagen. Ihm fehlen die Worte. Außer, tschüss. Schaut mal wieder vorbei bei Nerd, Nerd, Nerd. Mit den Ohren. Ja, hört mal wieder rein. Okay. Das war dein letzter Satz. Auf Wiedersehen. Hasta la vista. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!